Im Jahre 1926 entstanden in München und in Berlin tibetische und indische Kolonien. In der Endschlacht um Berlin kämpften Tibeter und Inder gemeinsam mit der Waffen-SS. Es wird behauptet, dass die Enthüllungen über Juden und Zigeuner aus Tibet kommen. Es ist immerhin möglich, dass Tibeter und Mongolen den Auftrag hatten, die Eingangstore zur unterirdischen Welt Agartis und Shambhalas, dem Zufluchtsort der großen hyperboreischen Führer, an der Erdoberfläche zu bewachen. Tatsächlich ist ja Shambhala gleich Kambhala, KBL, Zentrum des esoterischen Hitlerismus. Der Zugang dazu befand sich in der Nähe von Shigatse oder bei Gyantse. Durch meine Nachforschungen bin ich zu der Auffassung gelangt, dass sich dort ebenfalls unser Zentrum befunden hat. Die Verbindungen des Hitlerismus zu den Tibetern oder den Mongolen bestanden sodann nicht unmittelbar, sondern mittelbar insofern, als diese den Kontakt zu den Hyperboreern der versunkenen Welt herstellten und den freien Durchgang sowie die Überbringung physischer Botschaften ermöglichten. Tibeter und Mongolen waren ihre Vasallen, welche die magischen Zugangstore zu jener Welt zu bewachen hatten. Ich hoffe, dass dadurch keine beabsichtigte Verwirrung hervorgerufen wurde, indem falsche oder verfälschte Nachrichten übermittelt wurden. Heutzutage sind Tibeter und Mongolen jedenfalls die Sklaven von Dunkelmächten der Außenwelt, weil eine Phase des großen Krieges vom Hitlerismus verloren wurde. Hierfür dürfte es aber sicherlich einen wesentlichen Grund geben. Bei meinen Besuchen im Berchtesgaden wurde meine Aufmerksamkeit stets durch eine tellurische Kraft, eine spürbare Schwingung in der Luft gefesselt, welche diesen Punkt augenblicklich mit den tibetischen Himalaya und Transhimalaya verbindet, den hochgelegenen Zufluchtsort Hitlers mit dem Lhasa des Dalai Lama mit Kambhala. Aus irgendeinem bestimmten Grund hat der esoterische Hitlerismus diesen Punkt, der voller unmittelbarer Verbindungen, magnetischer und mit den Sternen in Berührung stehenden Schwingungen ist, als das heilige Zentrum seines neuen Ordens ausgesucht, und er hat es vermieden, dort einen physischen Endkampf stattfinden zu lassen, der diesem Landstrich hätte Schaden zufügen können. Berchtesgaden war nahezu völlig von Tunneln und unterirdischen Gängen durchzogen. Der intuitive Beobachter kann einen beträchtlichen Unterschied zwischen den Berggipfeln von Berchtesgaden und denen irgendwelcher anderer Alpengebiete Österreichs oder der Schweiz feststellen. Es gibt hier keine Vergleichsmöglichkeit. Andererseits lässt sich eine Ähnlichkeit mit Montsegur feststellen. Beide, das Kantara-Schloss wie auch Hitlers Adlerhorst, waren auf dem Gipfel eines hohen Berges errichtet worden. Man sollte sich außerdem daran erinnern, dass der esoterische Hitlerismus diesen Zufluchtsort bezeichnenderweise Gralsburg genannt hat. Auch in Montsegur besteht die Möglichkeit eines augenblicklichen und unmittelbaren Kontakts zu Tibet. Es gibt eine heilige, verborgene Geographie oder Geometrie, die insgeheim mit einer ebenfalls heiligen Architektur zusammenhängt, wie es zum Beispiel bei den Templern der Fall war, wobei jedoch diejenigen Hitlers leider nicht dazu kam, sich voll zu entwickeln. Vor den Resten, den Ruinen der hitlerischen Gebäude rätselt man an geheimen, schnellen Ausgängen herum, oder aber man vermutet eine Verbindung zum alten Ägypten, beziehungsweise zu einem noch kaum ergründeten Universum, jedenfalls zu einer anderen Ebene, einer anderen Existenz, in welche man durch dieses großartige Tor auf der Erde, welches sich dann bis zur Hälfte öffnete, mittels einer zwei- oder dreifachen Verlagerung von Raum und Geist gelangen könnte. Ein Verflochtensein von beiden. Es ist kein Zufall, dass sich der Magier Hitler in erster Linie als Architekt empfand. Er wusste, dass er verlieren würde. Durch die neuen schicksalhaften Koordinaten, die nach dem Angriff auf Russland aufzuragen begannen, weitete sich das Drama jedoch derart aus, dass es sichtbar von dieser Erde auf das Universum übergriff. Der Traum von der Rückkehr in das goldene Zeitalter auf Erden lässt sich in seiner ursprünglichen, hyperboreischen Reinheit, die es möglicherweise an diesem Kreuzungspunkt des Kali-Yuga gar nicht geben kann, nicht mehr verwirklichen. Hitler hat nun alle Ebenen in ein Spannungsfeld von derartig hohem Druck versetzt, dass zwar er bis zum Letzten zu widerstehen in der Lage ist, dem jedoch viele seiner Getreuen nicht standhalten können. Es verbleibt ihm eine letzte Möglichkeit, den Feind erkennbar zu machen, ihn ein für allemal zu entlarven, indem er diesen kosmischen Kampf als eine Auseinandersetzung polarer Gegensätze deutlich macht, als einen Kampf zwischen Göttern und Dämonen, zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen Feuer und Eis im Sinne von Hörbigers Welteislehre mit Strömen, ja Meeren von Blut, wobei Hitler wusste, dass er jetzt und hier unterliegen würde, um in einer parallel laufenden Welt dann drüben später gleichzeitig zu obsiegen. Denn wenn er hier und jetzt gesiegt hätte, dann wäre doch nicht dasselbe Ideal, derselbe ursprüngliche Traum verwirklicht worden. Musste er doch hier in dieses Ringen, in diesen Steppenkrieg neben seinen hyperboreischen Mitstreitern auch jene mit einschließen, die die Stimme des Blutes nicht mehr hören, die nicht mehr glauben, da sie nicht von der reinen Rasse der Kämpfer Luzifers am Pol des Morgensternes sind. Es kamen die nicht esoterischen italienischen Faschisten, die Franzosen, die Spanier des Ignatius von Loyola, die Katholiken, die Inder mit ihren nur auf ihre nationale Unabhängigkeit gerichteten Kampfeswillen, die Tibeter, die Japaner des anderen Planeten, die deshalb Russland auch nicht angreifen, und sogar die Russen dazu. Alle die begrenzten Ziele, die Wiedereinsetzung in seine Rechte, wie sich mein Meister ausgedrückt hatte, die mit einem Angriff auf England hätten erreicht werden können, gab es schon nicht mehr. Aber vielleicht sollte es sie auch gar nicht geben. Oder aber Hitler und die Götter wollten etwas Gewaltigeres, Erschütternderes, Grundlegenderes herbeiführen. Ganz im Gegensatz zur Meinung Huidobros wusste Hitler, dass er verloren hatte, dass er hier und jetzt besiegt werden würde, um am Ende der Zeiten triumphal wiederzukehren zu dem Zeitpunkt, wo sein Jahrtausend anbrechen wird. Deshalb muss der Kampf fortgesetzt werden, ohne zu erlahmen, ohne Kapitulation. Und es müssen die Augen derjenigen, die in dieser Welt noch zu sehen in der Lage sind, dadurch geöffnet werden, dass man sie über die metaphysischen Hintergründe des Krieges aufklärt und vor ihnen den Feind entlarvt. Der Hitlerismus war sich darüber im Klaren, dass sein Programm hier nicht erfüllt werden konnte, ebenso wie schon der Templerorden vor ihm, denn er hat sich im Kampfe und infolge der natürlichen zeitlichen Gegebenheiten verausgabt, hat seine Tugenden aufgebraucht und war dem Verschleiß unterworfen. Einzig und allein durch das Blut der Aufopferung kann er geläutert wieder aus der Asche entstehen, in seiner ganzen esoterischen Reinheit. Denn die Farbe des Blutes ist unvergesslich, sie ist so rot, so intensiv rot, wie mein Freund Jason damals in weit zurückliegenden Zeiten sagte. Weil das Blut der Helden näher an Gott herankommt als die Kenntnis der Weisen und das Flehen der Heiligen. Die Götter, die von ihrer Unsterblichkeit wissen, bewundern, ja beneiden vielleicht sogar den erhabenen Mut der Helden, die nicht wissen, dass sie unsterblich sind und die trotzdem freiwillig ihr einziges Leben für ein Ideal, für einen Traum opfern. Gibt es etwas Schöneres? Das von der höchsten Gottheit, von Odin oder Wotan am höchsten bewertete Opfer ist der heldenhafte Tod des Kriegers, der die meisten außerirdischen Früchte trägt. Und deshalb werden die Helden in den Höhen von Valhalla unsterblich.